Zweitens, da es sich nun in dem heutigen größten Weltprobleme der Judenfrage um ein Entweder-Oder dreht, was dem ahnungslosen Deutschen allerdings immer noch unglaubwürdig und unverständlich erscheint, so wird es eben deswegen notwendig sein, vorerst die unüberbrückbaren Unterschiede in der Grundstruktur ausführlich klarzumachen. Dies wird insofern keine Rekapitulation aus dem Buche Geist und Judentum sein, als es hier vorerst in erhöhtem Maße nötig sein wird, das Entstehen und die Tätigkeit des fassenden Geistes darzulegen und zu entwickeln, wodurch dann Unterschied, Widerstreit und unüberbrückbarer Zwiespalt im biologischen Verhalten ganz anders zur Geltung kommen wird, als in jenem Buche, wo ja das Deutschtum als ein unerschüttert Feststehendes aufgefasst wurde, dem sich das Judentum in Sehnsucht und Anschmeißerei anzugliedern strebte. Der Verfasser will gleich hier ganz offen gestehen, dass er selber, dank der durch den Umsturz gelüfteten Maske vor dem verborgen gehaltenen wahren Gesichte des jüdischen Weltzieles, namentlich aber auch durch jenes klar erkannte und öffentlich ausgesprochene Entweder-Oder, die Judenfrage in völlig neuem Lichte erblicken lernte. Dank jener öffentlichen Aussprache nämlich hatte der Verfasser Gelegenheit, alle geheimen Machtmittel der internationalen Verschwörerbande, als welche die jüdische Allianz mit ihren ungeheuerlichen Kapitalien, der ihr in aller Herren Ländern dienstbaren Freimaurerei und dem wohl ausgebauten Netze stets verfügbarer Beihilfe zu allen Plänen und Maßnahmen zu betrachten ist, am eigenen Leibe kennenzulernen. Durch die unmittelbar nach seinen beiden Vorträgen einsetzenden Gegenmaßnahmen des in seinem ungestörten Siegeszuge unliebsam von ihm behelligten Judentumes hatte der Verfasser die nicht ungefährliche Annehmlichkeit, am eigenen Leibe das unsichtbare Netz in seiner vernichtenden Umschlimmung zu verspüren, so zwar, dass er sich heutigen Tages schmeichelt, jener Umschlingung immer noch glücklich entronnen, schärfer, besser und eindringlicher hinter jene Maske geblickt zu haben, als die meisten jener Forscher, die in ihren Untersuchungen auf eifriges Durchstöbern verborgener und unzugänglicher Druckerschwärze angewiesen sind, ohne durch das einzig wahrhaft aufklärende Stahlbad des Erlebnisses für ihren Kampf hellsehend und geradezu unverwundbar geworden zu sein. Bevor wir aber uns mit den geheimen Mächten näher beschäftigen, die darüber Wache halten, dass die ihnen gemäße geistige Grundstruktur der Weltbeherrschenden werde, wollen wir demnach erst die ihr polar entgegengesetzte deutsche Grundstruktur einer völlig aufklärenden Belichtung ihres Wesens zuführen, um dann aufgrund der durch Geist und Judentum hinlänglich klar gewordenen Struktur des beweglichen Geistes jene geheimen Mächte restlos verstehen zu lernen, die diesem Geiste im Kampfe wider jenen Fassenden die Weltherrschaft erringen helfen wollen. Hierbei wird es nötig sein, dasjenige im erkenntniskritischen Exkurse abermals einer späteren, friedlicheren Zeitläufen aufzubewahrenden Werke vorwegzunehmen, um der zu erforschenden Grundstruktur des arischen Geistes auf die Spur zu kommen. So wird es denn geboten sein, die schaffende Tat des seine Umwelt wandelnden und im primären Bereiche gestaltenden menschlichen Geistes vorerst erkenntniskritisch zu durchleuchten. Drittens, erkenntniskritischer Exkurs. Wenn man die Reihe der Jahrtausende überprüft und erwägt, wie die Menschheit immer und immer wieder Sinnen und Nachdenken an die Grundfragen des menschlichen Lebens verschwendete, ohne doch das Wesen des menschlichen Geistes im Grunde richtig zu erfassen, müsste man wie über ein seltsames Rätsel staunen und aus der Fassung geraten, dass der Mensch der uralten Forderung, erkenne dich selbst, nachzukommen, so sonderbar unfähig verblieben war. Ein tieferer Einblick freilich in die biologischen Vorbedingungen, die die Menschheit in Differenzierung der Beschäftigungen und Arbeitsteilung dahin brachte, dass die einen sich den mannigfaltigen Gestaltungsmöglichkeiten an der Materie hingaben, indes die anderen mit durch keinerlei primäre Tätigkeit verbrauchten Geisteskräften an das Grübeln und Sinnieren über die Rätsel der Welt herantraten. Solch ein Einblick macht es mit einem Schlage verständlich, wieso diejenigen, so das menschliche Leben wahrhaft erlebten, es niemals bedachten, indes diejenigen, es so zu bedenken gewillt waren, es niemals wahrhaft erlebten. Denn nur ganz wenige an den Fingern einer Hand aufzählbare Geister hatten es im Laufe der Jahrtausende gegeben, die des lebendigen Lebens voll unmittelbar aus diesem heraus in die so anders geartete Sphäre des Verallgemeinerns und Weltbedenkens emporzusteigen wussten. So schien es denn der Fluch der Menschheit zu sein und zu bleiben, dass ihre Führer und Lebensdeuter, im Sekundären einsetzend, das im Primären wurzelnde Leben all der unzähligen, ihren jeweiligen kleinen Weltausschnitt tätig wandelnden und gestaltenden Menschen als Erlebnis niemals besessen hatten, so günstigstenfalls für ihresgleichen grübelnd und philosophierend. Und während im Gebiete der Kunst das L'Art pour l'Art eine unzweifelbare Absterbeerscheinung zu nennen ist, ist die Philosophie für den Philosophen das seltsame, durch alle Jahrtausende gültige Schicksal alles Weltbedenkens schier bis zum heutigen Tage geblieben. Nun aber gilt es, das allzu selbstverständlich Gegebene und also der wahren fassenden Einsicht so unselig genommene Tun des Menschen in seiner alltäglichen Wandlung und Formung der Außenwelt erkenntniskritisch zu durchleuchten. Gerade das Willensproblem, das zu nicht enden wollendem Grübeln, antinomischen Widersprüchen und Unlösbarkeiten den im Sekundären einsetzenden Denkern sich immer wieder zu entziehen und zu verschleiern schien, wird für denjenigen, der es aus dem Erlebnis, der Tat, also von dort her kennt, wo es in die Erscheinung tritt und nicht nur als Wort und Problem, sondern als sichtbare Wirklichkeit vorhanden ist, all seine nur im Sekundären geborene Rätselhaftigkeit erlösend verloren haben. Denn wer in seinem Zimmer sitzend und grübelnd das Wort »Ich will« auch noch so eindringlich denkend belichtet, wird niemals über den Willen jene wahrhaft aus dem Erlebnis strömende Auskunft zu geben imstande sein, die nur demjenigen erblühen kann, der tausende Male unbewusst und unbedacht getan, das heißt also wahrhaftig gewollt hat. Denn das sekundäre Grübeln kann günstigsten Falles das Vorstudium vor dem Austritt des Wollens, mithin den Entschluss, das Abwägen der Motive, die Verzögerung eben durch solch unzeitgemähtes Bedenken ergeben, nie aber jenes wahre Wissen um den Willensakt, das nur dem Tätigen zuteil werden kann, der nach den mannigfaltigsten getanen Taten, also vollzogenen Willensregungen, unbedacht Vollzogenes rückerinnernd belichtet. So wird denn jene sonderbar verhängnisvolle Arbeitsteilung zwischen Leben und Denken gerade bei diesem allerwichtigsten Probleme ihre verhängnisvolle Rolle spielen, welche Sonderbarkeit der beifolgende Vierzeiler vielleicht allgemein verständlich machen dürfte. Des Menschen Zweifelflug von dem zu dem, das ewig fragliche, wo stammt es her? Je nun, wer hat's, dem ward es nie Problem, und wem's Problem ward, hat es längst nicht mehr.